Hallo? Hallo. Hallöchen. Na? Hallo Urlauber. Sollen wir anfangen mit der Aufzeichnung? Ja, gerne. Ich wollte live in der Sendung Hallo sagen. Ach so. Nur denn? Nee. Tut mir leid. Das steht hier nicht im Sendeplan. Der Regisseur sagt nee. Gut, dann sage ich, es war dicke, fette Grüße von der Nordsee. Ich bin gerade beim Essen mit Sebti. Ich habe mich jetzt gerade auf die Toilette gestohlen. Okay. Wind, Meerwasser, alles, was das Herz begehrt. Ja. Also auf jeden Fall ist es geil hier. Ich wollte unbedingt nur wenigstens kurz mit dabei sein. Na klar. Ich hoffe, ich werde der ganzen Sendung da sein kann. Viel Spaß jetzt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und heute ist alles anders, denn heute ist er nicht da, sondern er. Hallo Marc. Heute ist er nicht da. Aber er ist da. Ja. Hallo Marc. Ja, sind wir alle da? Ja. Hallo Stefan. Schön, dass du da bist. Es und ist auch euch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ah, da war so doch ein Stückchen René noch. Ja, ja, natürlich, klar. Und was sagt er sonst noch so? Wir begrüßen euch ganz herzlich an diesem wundervollen 23. August 2023. Es herrschen 27 Grad im Schatten. Und wir sind an der Spree. Genau, gesagt am Rolandufer. Ja. Gegenüber der Station Märkisches Ufer der Reederei Riedel, ohne hier Werbung machen zu wollen. Unweit des S-Bahnhofs Janowitzbrücke, wie gesagt, direkt an der Spree. Was sehen wir noch auf der rechten Seite? Das ist, glaube ich, der alte Hafen, der alte Berliner Hafen. Da ist noch eine Schleuse rechts zu sehen. Es ist wunderschön. Oh, einigermaßen nett. Es ist angenehm. Es ist nicht heiß, es ist nicht kalt. Genau, und wir haben ein bisschen Glück, weil vor, sagen wir mal, einer halben Stunde, da war das hier noch crowded. Ja. Genau, da waren Massen. Wie hat Stefan so schön vorhin gesagt, als er mich begrüßt hat? Ja, das ist ja ganz klar, die haben alle auf mich gewartet. Ich komme ein paar Minuten zu spät, rums sind sie alle wieder weg. Genau, nochmal sorry dafür, Marc, jetzt offiziell auch vor den Leuten wollte ich sagen. Aber kein Digga. Schweiß. Ja, kein was? Kein Schweiß? Kein Schweiß. Darf er das? Na, mach dir mal keine Sorgen. Genau. Das läuft schon alles. So, ja. Sag mal du, Stefan, wo ich dich gerade hier habe. Zufällig, ja. Ganz für mich alleine. Oh, jetzt kommt doch eine dicke René. Windböe. Ich hoffe, man merkt es nicht im Podcast. Na. Erzähl. Ja, du, sag mal, wie geht's dir eigentlich so? Ich meine, wir haben es ja auch schon bald wieder zwei Wochen lang nicht gesehen. Eben, ne? Und es ist ja fast schon wieder Ende August, habe ich festgestellt, beim Blick auf den Kalender. Mir geht's gut, etwas gestresst, weil die letzten Tage immer ziemlich lang waren. Früh aufstehen, lange wach bleiben. Warum? Weil zurzeit ja die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen in Düsseldorf stattfindet. Und was hast du damit zu tun? Glotzen im Fernsehen. Ja, nicht ganz. Ich helfe aus für Sport Deutschland, unterstütze unsere Lieblingskommentatoren Marc Lau, Johannes Japs und Regina. Oh Gott, der Name. Regina ohne Namen. Mapedi Borchardt, glaube ich, heißt sie. Auch eine ehemalige, alles drei ehemalige Volleyballspieler und Spielerinnen. Genau, und das sind Kommentatoren. Wir übertragen die Deutschlandspiele. Mhm. Und ich sitze in der Regie für Deutschland sozusagen, um den Leuten das zu übertragen. Und das macht riesen Spaß. Natürlich sind die Spiele immer spät abends und dadurch ist man halt spät zu holen. Ne? Hm. Aber ein wirklicher muss man ein Jahr machen. Muss man sagen, Leute, das gibt ja Leute, die müssen arbeiten. Ja. Ne? Könnt ihr nicht mal bitte eine Stunde früher spielen? Ja. Aber deswegen, also Riesenfan, Grüße an euch. Und ja, zwei Spiele für Deutschland gewonnen, zwei Spiele verloren bis jetzt in der Vorrunde. Ach ja, da war für jeden was dabei. Ja. Wir hoffen, es geht weiter. Genau, und deswegen, Johannes Japs kennen wir ja auch alle von unserem befreundeten Podcast, der ja so ein bisschen eingestaubt ist. Zu schmal für Sofas heißen die hier, mit Huschi und Kannes. Genau, ich habe... Musst du mal reinhören tun. Genau, ich habe dem einen Herrn eine Videobotschaft geschickt im Auftrag von Johannes, was nun los ist. Und vielleicht bewegt sich da was, wir warten es mal ab. Jetzt haben wir natürlich interner über den anderen Podcast ausgeplaudert. Auweia. Das kriegen wir wieder. Ja, das will ich hoffen. Ja. Wir brauchen ein Lebenszeichen. Mir ist egal, wie es ausfällt. Also wir können ja auch was Internes von uns erzählen. Wir sitzen hier splitterfasernackt an der Spree. Tja, aber das ist doch das ist normal in Berlin. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist das noch eine Nachricht bei so einem Podcast ich wie auch, uns? Wo ich hierher gekommen bin, habe ich auch an so einem Café vorbei. Und da war halt auch eine, die gerade ihr Kind gestillt hat. So. Ja. Ist doch völlig normal heutzutage. Ja. Na? Siehst du, früher war doch nicht alle besser. Das stimmt. Ja, Marc, wie geht's dir denn so? Also, naja, ich sitze immer noch so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil wir haben ja unseren Urlaub geplant, Tina und ich irgendwie. Wir wollten vom 31.08. bis zum 19.09. Urlaub machen. Das und, ist ja schon nächste Woche. Ja. Aber? Aber durch Mutters Krankenhausaufenthalt und weil es ihr immer noch nicht wieder gut geht, ist man noch kaum ansprechbar. Haben wir überlegt, ob wir die ganze Sache irgendwie verschieben. Sonst hättest du eh keinen ruhigen Urlaub wahrscheinlich. Ja. Es ging alles so ein bisschen hin und her. Jetzt haben wir uns nochmal zusammengesetzt in der Familie und mal so ein bisschen hin und her überlegt, wie wir es so tatsächlich machen. Und wir sind übereingekommen, wir werden den Urlaub doch machen. Ja. Ja. Also das heißt schon mal, nächste Folge bin ich dann nicht da. Okay. Aber das hat natürlich in letzter Zeit alles ein bisschen beschäftigt. Das ist klar. Nur bis im Krankenhaus und dann zu Hause war relativ viel Alltag, also waren keine großen Highlights. Gibt nicht so viel zu berichten. Ja, kann man euch nur wünschen, dass sich die Situation verbessert, ne? Ja, es bessert sich, aber es geht sehr, sehr langsam. Es ist ja, wie gesagt, schon zum zweiten Mal irgendwie wegen Schlaganfall im Krankenhaus, hatte ich ja gesagt. Vor 6 Wochen war sie da, dann war sie 2 Wochen im Krankenhaus, in Reha 2 Wochen. Und dann ging es ja eigentlich schon wieder gut. Dann 3 Tage später, zack, rums das nächste Ding. Echt? Ach du je. Ja. Und das ist jetzt dummerweise noch schlimmer und es dauert noch viel, viel länger, bis sie wieder zurückkommt. Aber die Ärztin hat sich beim letzten Zwiegespräch geäußert, dahingehend, dass sie gesagt hat, Mutter ist eine Kämpfernatur, wird schon wiederkommen. Ja. Genau. Mal kicken, wie lange diesmal dauert. Ja. Daumen drücken ist nach wie vor angebracht. Vielen Dank im Voraus dafür. Ja. Ach so, ja, wir können vielleicht noch erwähnen an der Stelle, wo wir so ein bisschen am Smalltalken sind. Heute gibt es keinen Live-Mitschnitt, ist auch so blöd. Also keine Live-Aufzeichnung bei Instagram. Ich hatte nur ein paar Minuten, bevor wir uns hier getroffen haben, hatte ich bei Instagram ein Bild hochgeladen und gesagt, dass es jetzt gleich wieder aufgeht und losgeht mit der Aufzeichnung. Ach so? Das nur für euch da draußen, dass ihr wisst, wir sind nach wie vor am Ball. Denn wo andere Podcasts sagen, willkommen in der Sommerpause. Ja. Sowas kennen wir quasi gar nicht. Sommerpause. Wir ackern durch wie eine Hafennutte kurz vor der Preissenkung. Das war jetzt nicht abwertend, nur dass ihr mal ein Bild habt, was ihr so... Ihr könnt uns das bildlich vorstellen. Genau. Ja. Wir sind dabei. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Spoiler. Wenn ihr dranbleibt, hinten ganz am Ende in den Outtakes, hört ihr auch nochmal René, damit ihr ihn in dieser Folge nicht ganz vermisst. Weil er hat sich vor der Sendung gemeldet, das spielen wir dann ein. Gemeldet ist eigentlich auch... Er hat sich kurz gemeldet und er hat angerufen und hat gesagt, ja, wie sieht's aus, seid ihr schon dabei, macht ihr heute live, war ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum er aufgeregt war, weil er ist im Urlaub, wir haben ja den Stress. Vielleicht ist der Urlaub langweilig. Boah, das glaube ich aber auch nicht. Na, jedenfalls, er hat dann explizit darum gebeten, dass wir ihn nochmal anrufen, zurückrufen, bevor wir hier loslegen. Er kann nicht ohne uns, ne? Das hat den Anschein. Deswegen, also wir freuen uns auf deinen Urlaubsbericht, René, in der nächsten Folge. Und falls es gerade etwas plätschernder sich anhört hier... kommen gerade 2 Ausflugsdampfer. Boote. Ja, so kann man sein. Der ist ganz schön klein hier. Ja, schön. Ja, gemütlich. Na? Könnte man auch mal wieder machen. Auf jeden Fall. Ein Podcast mach das auf dem Schiff. Oh, habt ihr sowas schon mal gemacht? Nee. So im Auto haben wir mal einen Podcast gemacht. Im Auto? Ja. Ach je. Miep, miep. Hup, hup. Das müssen wir, also genau, in irgendeinem Fahrzeug diese, müssen diese, diese, diese Ausflugsdampfer-Touren hier... Wie gesagt, Reederei Riedel hatten wir vorhin schon, hier Stern- und Kreisschifffahrt etc., Weiße was da Flotte. So gibt. Ja. Weiße Flotte, genau. Sowas mache ich eigentlich wahnsinnig gerne. Ja. Ich am liebsten jedes Jahr machen. Genauso hier wie diese ganzen Touri-Touren. Da gibt es ja diese Hop-on-Hop-off-Bus-Touren durch die Stadt. Und da gibt es ja unterschiedliche Touren. Ja. Mal geht's da lang, mal geht's da lang. Ich glaube nach Westen, nach Osten, nach Süden. Und ich finde die immer alle toll. Okay. Und ich mache das auch am liebsten jedes Jahr. Ja. Klingt langweilig, aber... die Moderatoren, die knallen einen ja so mit Infos zu, das kann man sich eh alles nicht merken. Deswegen immer nächstes Jahr wieder auffrischen. Aber deswegen hören die Leute ja unseren Podcast, weil wir ja auch viele Berlin-Infos weitergeben und viel Berlin-Wissen versuchen zu vermitteln, soweit es geht. Und vielleicht schaffen wir das ja heute auch wieder bei dem einen oder anderen Thema. Du erwischst mich komplett unvorbereitet. Ach so? Ach, hier geht's um Berlin. Ja, weil das kleiner heißt, Schurz am Rande. Jetzt weißt du, wofür der Name Berlin im Podcast-Namen steht. Das ist nämlich die Stadt, in der wir wohnen. Diese wunderschöne, große Stadt. Ja? Aha. Ich würde sagen, Marc, du hattest ja schon was von Urlaub gesagt. Mhm. Willst du da nicht mal auf dein Urlaubsthema kommen? Weil du hattest ja was gesagt. Vielleicht erinnern sich noch einige an deinen letzten Urlaub, an Mallorca. Ja. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, das und passt doch zwar jetzt. Diese kleine Pinte namens Magenta. Ja, hat nichts mehr Telekom zu tun. Genau, in Folge 108, ist auch schon wieder 11 Folgen her, unglaublich. Aber was, da haben wir es. Und zwar die Magenta Bar. Den habe ich ja, oder bin ich gefolgt irgendwie auf Instagram und dann hatten wir sie auch mal im Podcast erwähnt und ich hatte denen, als ich auf Mallorca war, eben auch gesagt, den deutschsprachigen Mitarbeitern dort, ich werde euch mal erwähnen und ihr könnt ja bei uns mal reinhören. Ob sie es gemacht haben, keine Ahnung. Jedenfalls folgen sie jetzt mir oder dem Podcast-Konto bei Instagram, weiß ich nicht mehr genau. Und deswegen nehmen wir das zum Anlass nochmal herzliche Grüße auf das 13. Bundesland? Ja, Malle. Malle. Ist schließlich nur einmal im Jahr, ne? Ganz genau. Und noch einmal zu bekräftigen, dass die Magenta Bar auf jeden Fall the place to be ist, wenn man in der Nähe von Palma de Mallorca ist. Ich gebe euch nochmal die genaue Adresse. Das könnt ihr natürlich auch alles in den Shownotes nachlesen. Die Avenida Gabriel Roca 44 in 07015 Palma de Mallorca in Porto Pi oder in der Nähe von Porto Pi. Es ist dort ganz reizend. Ich glaube, das Motto dieser Bar heißt einfach nur Party, Party. Und als drittes, glaube ich, stand da Party. Weil die... Aber nicht die 3F. Fernsehen, Filzpantoffel, Flasche Bier? Ja. Nein, das ist so gar nicht. Die Jungs sind dort nett. Ja. Und da wird bis in die Nacht irgendwie gefeiert, oft und ausgiebig. Und die Tapas sind wirklich ganz hervorragend. Ich denke immer noch gerne an die Albondegas zurück, die es dort gibt. Also wirklich ganz fantastisch. Nochmal ganz, ganz liebe Grüße in Richtung Mallorca, in die Magenta Bar. Aus Berlin. So ist das. Ja, und wer mehr darüber wissen will, hatten wir ja auch aufgeschrieben, Folge 108 mit dem Titel Zug nach Malle. Da erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über Marks Mallorca-Urlaub von damals. Na, sehr cool. Gerne. Des Weiteren wollen wir heute sprechen über dies und das. Film- und Serientipps, wir können übers Wetter reden. Ja, wir reden mal ganz kurz übers Wetter. Wenn man nichts zu tun hat, nichts zu reden. Weil da ist noch so ein kleiner Scherz dabei. Ist es so? Das Wetter dieses Sommers, ja. Das ist ja nun wirklich richtig durchwachsen. Aber schön, finde ich. Es schlägt Kapriolen. Ja. Überschwemmte Straßen, wahnsinniger Wind, viel Regen gehabt. Ja. Also gefühlt ein richtig feuchter Sommer bisher. Mhm. Auf der anderen Seite auch sehr heiß. Wie gesagt, heute haben wir schon wieder 27 Grad. Okay, sagen wir mal, ist normal. Ja. Und weil der eine oder andere mir gegenüber schon gesagt hat, ich glaube nicht, dass der Sommer nochmal wiederkommt, habe ich dann schon immer gesagt, als die Sonne dann endlich wieder rauslugte zwischen den Wolken. Genau, kick mal an, da ist er wieder. Oder wie ihr sagen würdet, wird wohl ein heißer Herbst. So. Ja, ich diesen Scherz habe ich zum Anlass genommen, hier nochmal kurz über das Wetter zu reden. Wir genießen es so lange, wie es dauert. Natürlich, jetzt, Es wird auf jeden Fall bei meinem Urlaub, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, wird es auch so eine Zitterparty. Weil als ich mit Tina den Urlaub geplant hatte, wir haben überlegt, entweder wir fliegen tatsächlich irgendwie nochmal ein bisschen Richtung Süden, ins Warme. Ja. Oder aber wir bleiben mal in Deutschland und machen so eine kleine Städtetour. Also mit dem Auto, mal nach hier, mal nach da. Schwerpunkt Süddeutschland. Und Tina hat dann gesagt, guck mal, das Wetter ist irgendwie so blöd in Deutschland. Und wer weiß, ob der Sommer nochmal wiederkommt. Mhm. Jetzt ist er wieder da. Aber es ist nach wie vor so eine Zitterpartie, weil die ersten Stimmen kamen schon, die gesagt haben, ja, also nächste Woche haben wir dann nur noch um die 20 Grad und wer weiß, ob es dann nochmal heiß wird. Also es könnte tatsächlich sein, dass wir uns dann Ende nächster Woche auf den Weg machen und dann nach 2-3 Tagen feststellen, ist doch nicht so toll, dann kommen wir einfach wieder zurück nach Berlin. So, seid ihr und spontan dann, flexibel? Ja, ja, ganz genau. Und dann nehmen wir doch nochmal einen spontanen Flieger. Ja, das kann man ja immer machen, ne? Aber ich denke schon, der Sommer ist noch lange nicht vorbei. Es gibt ja noch September, Oktober, goldener Herbst und so weiter. Hoffen wir mal. Ich, wie gesagt, alles kann, kein Muss. Ich kann mich nicht beschweren. Ich brauche nicht 5 Wochen 30 Grad. Viel Regen war dabei, das war auch super, fand ich. Ja. Natürlich, wenn er zur richtigen Zeit fällt. Ne? Ja, nachts. Genau, ja, da kann es gerne regnen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich finde den Sommer dieses Jahr eigentlich richtig gut. Ja, geht in Ordnung. Denke ich auch. Ne? So ist das. Was haben wir denn noch so an prekären Themen? Und was für Themen? An Themen, wo man sagt, oh, das ist aber, da ist uns aber was aufgefallen, da müssen wir mal drüber reden, so geht es nicht. Weiß ich jetzt spontan gar nicht, wenn dir da was einfällt. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, wir machen erstmal ein bisschen Service-Podcast. Okay. Und sagen, wenn die Folge hier auskommt, dann ist direkt Ende August. Ja. Und bei uns erfahrt ihr, was es denn zum Beispiel im September zu erleben gibt. Genau. Nicht so wie in der Berliner Abendschau, die wir schätzen und lieben. Definitiv. Aber bei denen ist immer das Problem, die sagen uns nur immer, was gerade stattfindet oder stattgefunden hat. Dann ist es zu spät. Das ist immer erst viel zu spät. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir sagen euch mal, was es demnächst alles so Schönes geben wird in Berlin. Und genau, du bist ja schon beim September. Man kann dazu sagen, unsere Folge kommt mit dem Start des neuen Schuljahres raus. Mhm. Denn die Sommerferien sind ja schon wieder vorbei. Und das neue Schuljahr beginnt. Und passend dazu bin ich am Wochenende auch auf einer Einschulung in Brandenburg. Weil, du kennst ja die Regel, Brandenburg hat immer mit dem Schulanfang Einschulung. Berlin hat immer eine Woche nach dem Schulanfang Einschulung. Oh ja, okay. Also ich wusste, dass es da irgendeine Gesetzesmäßigkeit gibt, aber dass da auch noch einen Unterschied gibt zwischen Berlin und Brandenburg. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Vielleicht, dass man kein Mensch soll's. Genau. Ja. Im Zuge der Vorbesprechung, also bei unserer Redaktionssitzung, kam das Thema Einschulung auf den Tisch und du sagtest, bereite dich doch mal vor, überleg doch mal, was kann man denn schicken zur Einschulung? Was hast du dir da inzwischen überlegt? Naja, ich sag mal so, ich würde es immer unterscheiden, weil es gibt ja diesen offiziellen Teil, wo dann halt der enge Familienkreis geht, ne, wo man in die Schule geht, das Kind einschult. Und dann gibt es halt nachmittags diesen Party-Feier-Anteil, sag ich mal, wo dann die Freunde kommen. Und ich bin halt nachmittags dabei und ich denke, da macht man keine Riesengeschenke. Ich versuche halt irgendwas Praktisches zu schenken. Ich habe eine kleine Zuckertüte natürlich gekauft. Da sind Süßigkeiten drin. Dann habe ich halt überlegt, was kann man schenken? Irgendwas zum Spielen? Weiß ich nicht. Da war eine. Das Blag soll ab sofort nicht mehr spielen. Er soll nur noch lernen. Naja, also die Mutter hat quasi eine Amazon-Geschenkeliste vorbereitet, wo man gucken konnte. Habe ich aber nicht genutzt. Ich habe jetzt einfach geguckt, habe ihr die Idee gehabt. Mathematik ist ja gar nicht so schlecht, deswegen habe ich ihm ein Würfelset gekauft. Würfelset? Mit 12 Würfeln und einen Kniffelblock, damit man, wenn man sich sieht, auch schön spielen kann und rechnen kann. Mhm. Dazu noch ein, was ist das? So ein Rätselbuch mit 300 Seiten, glaube ich, wo so Alltagsrätsel drin sind, auch altersgerecht für diese Altersstufe. Und was war das noch? Das habe ich jetzt gar nicht. Was waren das? War, glaube ich, auch irgendein Buch noch zum Lesen. Also im Prinzip denke ich, das ist okay. Ja. Weil die großen Geschenke. Das kann nur die Buckley-Verwandtschaft erledigen. Genau. Nein. Also ich freue mich drauf und Grüße an den kleinen Milan, der ja immer größer wird und endlich auch eingeschult wird. Und ich denke, er freut sich total drauf. Ja. Ich hatte dann auch tatsächlich selber nochmal Lust. Losgeschaut. Stimmt, ich habe den Faden ja verloren. Genau. Also ich werfe mal eins rein und dann kannst du ja ergänzen. Weil ich hatte auch ein bisschen gegoogelt und da war zum Beispiel personalisierte Brotbüchse und Flasche, Trinkflasche. Genau, und das habe ich auch gesehen. Brotbox fand ich dann auch eine tolle Idee oder Trinkflasche, meinetwegen. Hatte ich überlegt, aber ganz ehrlich, das ist so etwas, was man normalerweise dann im Haushalt hat. Da kümmern sich die Eltern dann schon. Genau, das aber was die Eltern höchst vermutbar nicht auf dem Schirm haben, wäre ein, meinetwegen auch personalisiert, Aber eine Lesehilfe. Ja. Also, Lesehilfe, die Kurzen, wir sagen nicht die Kleinen oder die Kinder oder die Knirpse. Oder die Knirpse, genau, wir sagen die Kurzen. Ja. Die haben, wie es scheint, Probleme beim Lesen in der entsprechenden Zeile zu bleiben. Aha. Deswegen haben sie immer den Finger und fahren damit übers Blatt, damit zu wissen, an der Stelle bin ich jetzt beim Lesen. Ja. Und ich habe gesehen, es gibt dort Lesehilfen. Das ist nichts anderes als quasi sowas wie so ein Lineal, nicht durchsichtig. Und in der Mitte hast du sowas wie einen Schlitz. Und diesen Schlitz, den packst du dann auf die gerade zu lesende Zeile. Und dann kann das Kind eben nicht mehr beim Lesen verrutschen. Das ist gut. Also an so ein Lineal habe ich auch gedacht, irgend so ein fetziges Lineal oder ein Füller. Ne? Also ich habe noch von früher ein Lineal, das war aber ein Werbegeschenk eigentlich von der BSR, Berliner Stadtreinigung. Und das ist halt ein, heißt du nicht bei Schnee ratlos? Auch ja, genau, in Berlin schon. Ne? Und das ist ein 30 cm Lineal, also 30 cm. Ne? Und ja, genau, den Gag so haben jetzt die Podcast-Hörer nicht gesehen. Ich habe es Marc gezeigt, aber er hat verstanden. Kannst du ja gerne nochmal erklären. Und da war auf der einen Seite wie so ein Finger, ne? Also wie so Hände, die so zeigen. Und das sah halt ganz cool aus. Und da war ich immer ganz stolz drauf, dieses Lineal. Also irgendein fetziges Lineal, kein 0815-Lineal. Ne? Irgendwas Schrilles oder was auffällt halt. Ne? Hast du noch mehr Ideen? Nö. Also klar, zum Lesen, irgendwas zum Rätseln, einen coolen Stift, einen Füller vielleicht, aber. Das Problem ist beim Grundausstattung. Ja, und vor allen Dingen bei einer Einschulung sind solche Sachen eigentlich alle noch viel zu früh. Ja. Eigentlich ist was zum Lesen noch zu früh. Ein Füller ist auch noch viel zu früh. Die sollen erstmal, in seltensten Fällen, also wirklich normalerweise fangen sie erstmal mit einem Bleistift an und später dann, wirklich erst ab dem zweiten Schuljahr oder so, kommt dann die Sache mit dem Füller. Also zumindest in meiner Erinnerung, wie es bei mir damals war. Vielleicht war ich auch ein Spätentwickler. Ja, genau. Sowas in der Richtung. Darüber freuen sie sich doch. Ne? Er wirft bestimmt mal die Zuckertüte gleich weg und sagt, wieder kein Netflix-Abo. Nein, natürlich nicht. Also, aber ja, bin ich mal gespannt. Also falls ihr dieses Jahr auf einer Einschulung seid, könnt ihr uns ja auch gerne mal berichten, was dort geschenkt wurde. Feedback ist immer wichtig. Unsere Feedback-Kultur hier im Podcast. Genau. Ja. Deine Einschulung ist ja auch schon eine Weile her. Och, naja. Hast du den Rechenschieber damals in deine Zuckertüte? Rechenschieber. Du wirst lachen. Rechenschieber wollte ich auch gerade noch einwerfen. Ich wollte dich fragen, ob du seinerzeit noch mit dem Rechenschieber in der Schule gelernt hast. Wir an sich auch nicht. Aber mein Mathelehrer, der hielt es für eine glorreiche Idee, kurz bevor er uns die Funktionsweise eines Taschenrechners erläuterte. Mal zu zeigen, was man vorher benutzt hat. Und dann haben wir 2-3 Stunden tatsächlich ausschließlich mit dem Rechenschieber gearbeitet. Okay. Das funktioniert. Und man weiß, wie das zu bedienen ist. Ja, eben. Dann kann das ein Taschenrechner in vielen Bereichen tatsächlich komplett ersetzen. Ja, am Ende stelle ich ja auch immer wieder fest, so Kopfrechnen ist für viele problematisch, weil man immer schnell zum Handy mit der Kalkulator-App greift. Ja. Und deswegen hatte ich halt die Idee, ne? Wir hatten jetzt im Familienkreis sozusagen auch Besuch und haben viel gekniffelt. Und das ist ja auch gut für den Kopf. Aber die Jugend heutzutage, das sind ja ganz einfache Rechnungen, ne? Aber die Jugend heutzutage greift immer sofort zum Taschenrechner, was ich sehr schade finde. Ja, die armen Köpfe. Ja. Völlig leer. Verrodung der Gesellschaft. Nee, die sind ja nicht leer, da sind ja lauter TikToks und so weiter. Verstehst du? Quatsch ist da drin. Ja. Aber so gut, ist das ist so das Generationenproblem, jede Generation zu tun. Genau, da hätten wir jetzt René gebraucht, weil der kann ja da aus Erfahrung sprechen. Der hat ja. Der hat die Plagen ja täglich um sich. Der hat ja Kinder in diesem Alter, wollte Marc sagen. Genau. Genau. Na gut, dann zurück zum September. Genau. Ratter war doch mal runter. Also. Hallo. Übrigens, das eine oder andere, da habe ich nichts zu gefunden, weil in der Redaktionssitzung haben wir einfach so ein paar Sachen rausgesucht. Und dann haben wir gesagt, wir recherchieren dann nochmal hinterher, dass ich irgendwie zum Beispiel genaues Datum oder um was für eine Veranstaltung es sich da handelt. Ja. Aber bei dem einen oder anderen bin ich tatsächlich nicht fündig geworden. Deswegen werden wir uns hier wunderbar ergänzen, wie ich hoffe. Ja, gerne. Zum einen der Berlin-Marathon. Ja. Der findet am 23. September statt. Das ist hier alles nicht chronologisch, sondern einfach nur, was im September so geben wird. Und nur ein ganz kleiner Hintergrund zum Berlin-Marathon. Ihr da draußen solltet wissen oder könntet wissen, dass er tatsächlich zu einem der größten und renommiertesten Marathons der Welt gehört. Ja. Und wegen des Wetters in Berlin und wegen der Strecke hier in Berlin gilt er als der schnellste Marathon weltweit. Endlich mal wieder ein Superlativ, mit dem Berlin sich schmücken kann. Ich glaube, letztes Jahr war es sogar wieder ein Weltrekord, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ich täusche mich. Da kann ich jetzt sein. An mir war so, als ist es noch gar nicht so lange her. Ja, Berlin-Marathon heißt natürlich auch für die Stadt Berlin immer, die Stadt ist gesperrt. Ja, wir haben ganz schlechte Erinnerungen an den letzten Berlin-Marathon oder vorletzten, keine Ahnung. Ja. Der vorletzte. Vor zwei Jahren. Genau, wo er denn auf selbe Datum wie die Wahl zum Abgeordnetenhaus und zur Bundestagswahl irgendwie gefallen ist. Und man nicht durchgekommen ist. Ja, ja, es war. Aber das ist immer ein großer Fail. Berlin ist natürlich an den Wochenenden immer ziemlich ausgelastet und viele Straßensperrungen, Demonstrationen, und Berlin-Marathon ist natürlich dann nochmal was obendrauf, was ganz Großes. Ja. Stefan, dann würde ich den Staffel gerne an dich geben. Den Staffelstab? Genau. Was gibt es noch im September? Was gibt es denn noch? Wollen wir was Einfaches machen? Oder? Ja komm, wir machen überrascht was mich. Einfach. Ich, ja, mal ein bisschen Kultur hier in den Podcast bringen. Oh, weil das kann ich auch Neues. Nicht. Das Internationale Literaturfestival Berlin, ILB, findet nämlich statt vom 6. bis 17. September. Oh, 17. September, da war doch was. Egal, machen wir weiter. Genau. Was ist das? Das ist übrigens ein Sonntag. Ja, richtig. Was ist das, das ILB? Das ist eines der wichtigsten literarischen Veranstaltungen in Europa. Donnerwetter. Und mir war das gar nicht bewusst. Ne? Nö, ich kannte das auch nicht. Und ich habe mal gegoogelt, es findet jedes Jahr eigentlich statt. Ich glaube, man sieht es ab und zu an den Bushaltestellen als Werbung. Also Werbung, ja. Genau. Aber halt eine spezielle Zielgruppe, denke ich. Das ist nicht für jeden. Ne? Ich könnte und nicht sagen, wo das stattfindet, was da stattfindet, naja, warum ich da hingehen soll. Also wo das stattfindet, sind ja verschiedene Kulturorte. Ne? Okay. Genau. Und es gibt Lesungen mit Autoren, Schriftstellern, Dichtern, Kulturschaffenden und die haben dort die Möglichkeit, ihre Werke vorzustellen. Ne? Und man kann darüber diskutieren, Ideen austauschen. Also wie so ein Dialog, so eine Dialogveranstaltung, würde ich denken. Ah, nicht schlecht. Also gesetzt den Fall, jemand steht auf einen zeitgenössischen Autor, jemand, der noch lebt, ja, der also jedes Jahr, alle zwei, drei Jahre irgendwie ein Buch vorstellt, dann könnte ich theoretisch da hingehen und könnte den dort treffen, ja, und vielleicht bei einer Lesung beobachten und mir ein Autogramm abholen. Zum Beispiel. Ja. Und es gibt ja, also im Internet kann man sich informieren, wo welche Veranstaltungen stattfinden, welche Autoren dort sind, ne, und wann man diskutieren kann. Also für die, die sowas mögen, warum nicht? Und ist ja vielleicht auch mal was anderes. Da könnte man doch unseren Podcast mal aufzeichnen. Ist doch auch ein Kulturbeitrag. Marc zweifelt. Ich mag mich dazu nicht so schnell aus der Hüfte äußern. Okay, Marc braucht eine Überlegungszeit. Ja, gib mir in etwa 2 Wochen. Das okay, ich dazu wir reden nächstes Mal. Nein, auf jeden Fall mal was ganz Besonderes. Und wenn ihr literarisch versiert seid und gerne lest, warum nicht? Kann man sich ja mal antun. Na? Ja. Na, 6. meinetwegen. 17.09. Lesen tue ich ja auch ganz gerne. Aber was ich noch viel lieber tue, schon Kermit der Frosch sagte, das Schönste, was wir so tun können, ist tanzen. Aha. Und ich ahne es. Man erinnert sich, ich war auf der Rave the Planet und auf dem Christopher Street Day. Mhm. Und es gibt noch andere Veranstaltungen mit technikbeladenen Wagen, die durch die Stadt ziehen und elektronische Musik von sich geben. Ja. So zum Beispiel den Zug der Liebe. Den kenne ich. Der geht durch Friedrichshain. Wenn der Podcast hier erscheint, hat der Zug der Liebe gerade stattgefunden. Wir zeichnen heute am Mittwoch, den 23. auf. Und am kommenden Samstag, den 26. findet der Zug der Liebe statt. Im August? Die Nummer ist... Oder? Ja, genau, jetzt im August. Da ist er ja schon vorbei. Marc, was machst du? Ja, jetzt muss aber den Bogen spannen hier zum September. Für die Zukunft. Ganz genau. Da ist nämlich noch die Fuck Parade. Hast du gerade Fuck gesagt in unserem Podcast? Fuck. Okay. Na, die heißt nun mal so, was willst du denn machen? Ja. Die hieß ja früher mal Hate Parade. Okay. Sollte dann alle irgendwie noch einen anderen Namen haben. Kennst du noch die Story von, wir haben ja auch mal zusammengearbeitet und wir hatten einen Kollegen, der war Franzose und die Franzosen können ja bestimmte Sachen nicht richtig aussprechen. Aha. Er hatte immer, also wir kommen ja aus dem Programmierer-Kontext, und wenn es einen Hotfix gibt, dann hat er immer gesagt, wir müssen einen Hotfix machen. Er konnte das X nicht sprechen. Die Franzosen haben Probleme mit dem X. Ich glaube, das war einfach eine Drecksau. Ja, also, Der hat sich da einen Scherz draus gemacht. Genau. Vergesse ich nie die Story. War immer sehr lustig, wenn er das gesagt hat. Okay, bevor wir uns da weiter ergehen in freundschaftlichen Beleidigungen Leuten gegenüber, die wir seit Jahren nicht gesehen haben. Macht doch Spaß. Super. Ja. Haben wir etwas gefunden, was Stefan Spaß macht. Okay, kommen wir zurück zur Fuck Parade. Also, das gibt es schon seit 1997. Hm. Und wir erinnern uns, die Love Parade, erst mal 93 oder war schon 92? Ich glaube, sagen wir 1993, 94 war es dann schon. Habe ich dann schon das erste Mal von gehört und 95 war ich das erste Mal fast dabei. Habe ich dann bloß Leute getroffen, die gerade da waren. Ich war in der Uni, war auf dem Weg nach Hause. Ich so, wieso sind die alle abgesperrt? Ja. Und meine Freunde kamen mir entgegen, einigermaßen sturzbetrunken. Einige von denen bis zum Rand gefüllt mit Tanztabletten, also sprich Ecstasy und anderen Drogen. Ja. Und meinten nur, du hast hier richtig was verpasst. Und ab 96 war ich dann selber dabei. Naja, die Fuck Parade wurde 1997 ja quasi als Gegenbewegung ins Leben gerufen zur Love Parade, weil sie der Meinung ist, die Love Parade, das wächst alles zu schnell, das ist viel zu kommerziell und es ist viel zu wenig politisch. Wo bleibt denn da der Demonstrationsgedanke? Weil die Love Parade galt ja immer als Demonstration. Ja, also und, sieht man ja auch. Ein weiterer Punkt war eben, dass auf der Love Parade eben nur bestimmte Musikstile im Rahmen des Technos gespielt wurden. Mhm. Und die Macher von der Fuck Parade waren der Meinung, bestimmte Techno-Stile würden eben verdrängt werden durch diesen neuen Mainstream, der da aufkam. Okay. Ja, das führte leider dazu, weil sie eben dann doch sehr politisch waren und auch immer noch sind, dass das findet jedes Jahr immer nur unter bestimmten Auflagen statt und mitunter sollte es auch verboten werden. Und dann gab es dann in letzter Sekunde immer noch so Eilanträge vor verschiedenen Gerichten und also ich glaube, es findet nicht jedes Jahr statt. Es gibt einen sehr umfangreichen Wikipedia-Artikel dazu, mit dem will ich euch nicht langweilen, nur so viel. Die Fuck Parade selbst versteht sich als zeitgemäße Form der Demonstration. Okay. Und ist eher klein gehalten im Vergleich mit, mit dem Zucht der Liebe kannst du dich einigermaßen vergleichen, aber mit Rave the Planet oder Love Parade kannst du natürlich bei weitem nicht mithalten, also eher eine klein gehaltene Geschichte. Und zu den Auflagen wollte ich euch noch was sagen, nämlich die haben gesagt, ja, das darf stattfinden, aber einmal hieß es dürfen nur 3 Wagen mitfahren. Ach Gott. Mehr dürft ihr nicht haben. Mini-Parade. Und es gab eine eklatante Begrenzung der Lautstärke. Oh, Zimmerlautstärke. Ja, keine Ahnung, also wie man sich das nur wieder vorstellen muss. Ich bin selber noch nicht auf der Fuck Parade gewesen, aber für September steht die bei mir jetzt im Kalender. Ganz, ganz groß im Kalender. Mhm. So, das ist jetzt ein Skandal. Was? Ah, warte. Nee, der Skandal. Genau. Ich wollte natürlich noch sagen, wann das stattfindet. Doch, der Skandal ist, das findet am 9. September statt. Wo du nicht da bist. Und wie es scheint, bin ich dieses Jahr da gar nicht in der Stadt. Ja. Los, stopp, schade. So ist es. Aber wie gesagt, die Fuck Parade, man kennt die eigentlich als Berliner, aber die geht immer so ein bisschen unter. Ne? Also kein Vergleich zur Love Parade. Die hat mehr Publicity sozusagen. Ja. Aber das soll sie nicht schmälern. Ja. Also Fuck Parade auf jeden Fall etwas, wo man auf jeden Fall mal hingehen kann. Mhm. Sei euch wärmstens anempfohlen. Ja, sehr cool. Sehr cool. Was gibt es noch im September? Ja, du hast doch unglücklich schon durch sein. Nee. Mir fällt gerade was ein, weil du hast 9.9. gesagt. 9.9.2023 gibt es auch was Neues in Berlin, denn es wird mal wieder eine Straßenbahnstrecke eröffnet. Hier kommt für euch das Nahverkehrsupdate im Berlin-Podcast. Stefans Rubrik. Genau. Okay. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber da du gerade das Datum gesagt hast, denke ich, bring mal das kurz unter hier. Denn ein neues Teilstück geht in Betrieb vom Hauptbahnhof zur Turmstraße. Arr. Genau. Der Bereich, der im Moment nur durch Busse betrieben wird, die Straßenbahn wurde verlängert, ich glaube so 2, noch was Kilometer. Ab 9.09. ist es soweit, Testfahrten finden schon statt und Schulungsfahrten. Dann fährt die Straßenbahn M10 von der Warschauer Straße über die Eberswalder Straße, über den Hauptbahnhof weiter zur Turmstraße. Fein. Ohne Blaulicht, auch wenn man es hört jetzt im Hintergrund. Na? Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Überall, wo wir draußen aufnehmen, hast du immer Lalü im Hintergrund oder liegt es tatsächlich daran, dass wir in Berlin aufnehmen? Das ist Berlin-Keule. Verstehst du? Verstehe. So, einen Kulturbeitrag haben wir noch. Wenn wir schon mal dabei waren. Der Berliner Herbstsalon findet demnächst statt. Ja, eine Kunstausstellung vom 15. bis 22. Oktober. Also doch recht lang. Ah, und im Oktober, also gar nicht September. Na doch, auch geht im September los. Achso, 15. September bis 22. Oktober, genau, alles klar. Hm? Und das ist auch ein Event, was jährlich stattfindet. Ne? Also Kunstausstellungen, Kulturveranstaltungen. Und das gibt es schon 10 Jahre, 10-jähriges Jubiläum, weil 2013 wurde das ausgerufen vom Maxim Gorki Theater. Das kennen wir ja in Berlin. Wann warst du letztes Mal im Maxim Gorki Theater? Noch nie. Geht mir genauso. Ne? Ein Skandal. Ja, aber der Name sagt mir definitiv was. Weißt du, wo das Maxim Gorki Theater ist? Gerade nicht. Ich auch nicht. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also so einem Hintergrundwissen zu Kultur fürchte ich, seid ihr momentan hier noch beim falschen Podcast. Nennt uns Kulturbanausen. Ne? Wir sind der Kulturbanausen-Podcast. Ja, leider. Nein. Und das Ganze soll zeitgenössische Kunst, Kultur und gesellschaftliche Diskussionen eine Plattform geben. Also, man will aktuelle Themen besprechen, Fragestellungen erörtern, künstliche Werke, kreative Beiträge beleuchten und auch hier zum Dialog aufrufen, wie bei dem anderen Kulturthema. Also Kultur und Dialog sind anscheinend eng verbunden, weil Kultur ist ja auch sehr kontrovers möglicherweise. Ja, Kultur ist etwas, worüber man reden muss. Genau, richtig. Wir müssen reden. Mhm. Also, da stecken verschiedene künstlerische Disziplinen dahinter. Also bildende Kunst, kennen wir ja aus der Schule. Mhm. Performance, Theater, Musik, also all diese Richtungen. Während im Hintergrund ein ICE um die Kurve fährt und quietscht. Jetzt ist aber was los hier, wa? Genau. Und auch hier der Austausch mit der Öffentlichkeit, politische Themen, bla bla bla, alles gehört dazu. Also im Prinzip eine ähnliche Richtung wie das Thema von vorhin. Na? Okay. Und jetzt kommt's, für alle, die sich fragen, ist das total unwichtig? Nee, ist es nicht, denn es ist mittlerweile eines der wichtigsten Plattformen für die Interaktion zwischen Kunst, Kultur und Gesellschaft. Und das Ganze trägt zur Vielfalt und Lebendigkeit der Berliner Kunstszene bei. Punkt. Wichtig. Ja. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ich bin dafür. Na, siehst du. Klingt doch gut. Klingt doch gut. Ja, und dann gibt es ja, demnächst, endlich ist es wieder soweit, es ist ja Oktober und da findet ja eigentlich ein Fest statt, was im September stattfindet. Das Oktoberfest. Wer hat sich das denn ausgedacht? Dazu hast du ja etwas anderes. Ich? Also erstmal, Oktoberfeste finden jede Menge statt. Ja, in der Stadt. In ganz Deutschland auch. Ja, ja, ja, genau. Jeder will also was abhaben. Das ist ja schon kaum mehr, das ist ja schon keine Nachricht mehr wert. Ja. Nur als Erinnerung an euch, es ist September. Ja. Und im September gibt es jedes Jahr Oktoberfeste. So sieht's aber aus. Aber der Stefan hat noch eingeworfen, es gäbe ja das Volksfest Berlin. Ja. Und dazu habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden, sondern nur eine entsprechende Website. Und da sind zwei Sachen, die wir euch nennen können. Nämlich zum einen, dass aktuell eine Veranstaltung dort läuft namens Freie Scholle. Oh. Das ist Weidmannsluster Damm. Ein Rummel findet dort statt. Ich glaube, der dienstälteste Rummel in Berlin. Okay. Der läuft noch bis zum 3. September. Mhm. Fällt also voll in unsere Zeit. Und das andere ist der Herbstrummel. Der Herbstrummel. Das findet dann wieder woanders statt. Ja. Geht vom 22. September bis zum 15. Oktober. Ui. Und ist auch ein Rummel. Aha. Und jetzt kannst du mal sagen, was du zum Thema Volksfest Berlin gefunden hast. Du hattest dort gesagt, er geht bis zum 24.09. Aber was ist das? Naja, das Berliner Volksfest Wir haben ja in Berlin eine Fläche und die kennst du genauer, weil ich war noch nicht dort. Dieses Festgelände. Das ist der zentrale Festplatz. Genau, der zentrale Festplatz in Reinickendorf, ne? Ja. Ist das, glaube ich. Und da finden ja das Jahr über verschiedene Veranstaltungen statt. Ja. Das ist genauso wie am Alexanderplatz. Da hast du Weihnachten, Ostern, im Sommer, im Herbst, zur Zeit des Oktoberfests immer eine Veranstaltung und du siehst, es sind immer dieselben Veranstalter, nur halt zu dem entsprechenden Event gewidmet. Ja. Ne, ist immer dasselbe Karussell, was da steht und so weiter. Und so ist es auch dort. Und das Volksfest ist halt quasi das Oktoberfest. So nennt sich das für Berlin. Aha, der Name Oktoberfest ist ja geschützt inzwischen von der Stadt München. Und wer quasi sein Fest Oktoberfest nennen möchte, der muss sich mit der Stadt München einigen. Da gibt es verschiedene Voraussetzungen und dann darfst du auch den Namen offiziell verwenden. Boah, ist bestimmt teuer. Ja, und ich erinnere mich, jetzt oute ich mich mal, nee, ich brauche mich da nicht outen, weil ich habe es schon öfter gesagt, ich gucke gerne die Geissens. Stille, genau. Und betretene Stille. Hallo Kultur, wir wollen doch über Kultur reden, oder? Ja, reden wir über Kultur oder reden wir über die Geissens? Du musst dich mal entscheiden. Ja, das ist doch beides das Gleiche. okay, ich gucke eine Daily Soap im deutschen Fernsehen namens Unter uns. Okay. Das ist auch nicht besser. Ja, aber du hast sogar mal Verbotene Liebe geguckt, kann ich mich erinnern. Ja, und Marienhof. Ja. Das war noch Zeit. Ja, sowas macht man, wenn man eine Freundin hat. Die Freundin will das gucken. Ach so, deswegen. Und dann gesellt man sich dazu, weil man ja Zeit mit ihr verbringen. Ja. Du, Berlin Tag und Nacht kann man auch. Möchten muss. Nein. Und bei den Geissens, die haben halt bei sich zu Hause einfach ein Oktoberfest gemacht, eine Riesenveranstaltung. Und haben natürlich dafür den Namen verwenden dürfen, weil sie haben sich mit der Stadt München geeinigt. Und ja, so ist das. Man darf sich nicht erwischen lassen. Wenn du den Namen verwendest und du darfst es nicht, wird es teuer, glaube ich. Ich weiß schon, wie wir die Folge nennen. Oktoberfest. Oktoberfest, ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, das machen wir. Aber wir können es ja falsch schreiben. Ja. Mit V. Oktoberfest. Genau. Einwandfrei. Ja. Das gefällt mir. Also apropos, keine Verwechslungsgefahr. Apropos teuer. Ja. Ich kann jetzt hier nicht einfach das Thema wechseln. Oh. Ich habe für den September jetzt nichts weiter mehr hier auf dem Urlaub hast du. Das ist gut, aber das ist Event. Jetzt. Ja, das ist mein Event, aber nichts für die Leute da draußen. Ach so, dann, na gut. Wenn du auch nichts mehr für den September hast, würde ich jetzt doch das Thema wechseln. Wir haben ja noch ein paar Folgen im September und da können wir gerne noch das ein oder andere nennen, aber soweit. Ach so, ja, hier als Stichwort kann man schon mal sagen: Sommerserenade. Ja, da mussten wir erstmal googeln, was das ist. Da habe ich vorhin auch nochmal geguckt und habe dazu nichts finden können, weil du sagtest, das hätte was mit den Berliner Philharmonikern zu tun. Ja. Und das kann ich nicht bestätigen. Genau. Und jetzt kommt es nämlich, jetzt können wir wahrscheinlich den Bogen spannen zur künstlichen Intelligenz. Mhm. Denn da muss ich sagen, ChatGPT versus Google Bard 10-0, mindestens. Für GPT. Ja, definitiv. Also Google Bard enttäuscht mich wirklich in voller Länge. Das tut mir leid. Weil du kannst den fragen, was du willst. Irgendwie kommt da nur Müll raus. Hm. Also es gibt auch gute Antworten, aber zum Beispiel, wenn du ihn fragst, was für Veranstaltungen sind im September in Berlin, dann spuckt er so viel aus und dann will ich die nachprüfen und stelle fest, die gibt's gar nicht. Also wirklich. Und ich habe ja auch schon in unserer Podcast-Gruppe verschiedene Bilder geschickt, ne? Wo ich gesagt habe, hier, kannst du mir News aus den letzten 2 Wochen aus Berlin schicken, so aus dem August? Und dann meint er so, ne, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Und dann frage ich ihn, ja, was für ein Datum ist denn heute? Und er so, na, Februar 2023. Und dann sage ich, nee, heute ist doch schon August und so. Und dann kommt nur, ach, entschuldige das Missverständnis. Ne? Und stimmt, heute ist ja August. Und dann sage ich, kannst du mir jetzt die Sachen schicken? Und dann sagt er, nee, ich kann halt nicht in die Zukunft gucken. Also da dreht man sich im Kreis. Ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Ja, ja. Und ehrlich gesagt bin ich da auch ein bisschen enttäuscht von Google. Die Technologie steckt ja noch in ganz tief in den Kinderschuhen. Ja. Genau. Na, aber das wird, wie gesagt, das beobachten wir. ChatGPT hat natürlich wirklich vielleicht auch den Vorteil, dass der keine aktuellen Sachen kann. Das unterscheidet die beiden. Der hat gar nicht den Anspruch. Nämlich. Genau. Ne? Das ist vielleicht auch das Problem, dass man das vielleicht gar nicht vergleichen sollte, weil die natürlich ganz andere Voraussetzungen haben. Ne? Aber wir bleiben da am Ball und uns interessiert einfach die Entwicklung dazu. Muss man einfach ganz klar sagen. Ne? Genau. Keine Gedanken machen, aber ich würde es auch mal So. Okay. Ja, Mann. Ja, was ich nämlich von dir wissen wollte, weil wir waren vorhin beim Thema teuer. Ja. Und da wollte ich dich fragen, apropos teuer, hast du mitgekriegt, dass möglicherweise Air Berlin wiederkommt? Ja. Habe ich mitgekriegt. Ja, eigentlich hast du es rausgesucht. Gab es letzte Woche eine Meldung? Naja, was heißt wiederkommen? Es steht halt nicht fest, ne? Also jemand, eine Fluglinie, die aus Norddeutschland kommt, da Stralsund, die Ecke, Stralsund da, natürlich von Rügen. Da gibt es die, wie heißen die? Sundair. Sundair, genau, ja. Die haben sich wohl die Rechte an dem Namen Air Berlin genau, gesichert. Genau, ne? Also darum geht's. Und letzte Woche hatte ich im Radio halt, ich höre früh immer Radio, und da hatten die das Thema. Und dann haben die so in totale Erinnerung sozusagen sich reingezogen. Wie war denn das damals mit Air Berlin? Und die Leute haben angerufen und gesagt, ja, ich bin doch damals nachts nach Berlin geflogen mit Air Berlin. Und ja. Jetzt kannst du das sagen, was man da immer schon gekriegt hat im Flugzeug und so. Ich bin die ja nie mit Air Berlin geflogen. Die Schokoladenherzen von Lindt, die waren so lecker. Ja. Siehste. Das war schon ein Grund, Air Berlin zu fliegen, weil man wusste, danach gibt es Schoki. Ja, ist aber und zwar der allerersten Kajüti. Ja. Kajüti. Ja, ich sag mal so, ich finde es in der ersten Klasse der Bahn, finde ich diese Lieblingsgastschokolade auch immer ganz witzig. Ist ja quasi dasselbe. Witzig ist jetzt nicht das Attribut, was wir an der Stelle brauchen. Ja gut, okay. War lecker. Ja. Also da gibt es, glaube ich, eher so ein Rittersportstück, ne, wo Lieblingsgast draufsteht. Ja. Manchmal gibt es einen Keks. Ja, hatte ich auch schon mal, dieses Lieblingsgast-Schoki. Ja. Aber die stinkt ein bisschen ab gegen die Schokoherzen. Air Berlin-Herzen. Ja, gut. Aber muss ich sagen. Versuch dich zu erinnern, wie lange ist es her, Air Berlin? Übermorgen ist es 3 Tage her, glaube ich. Nein, 6 Jahre ist es schon her. Um Gottes Willen, ja. 6 Jahre. Das ist echt gefühlt so dreimal geschlafen. War vor Corona. Boah. Na, ist krass, ne? Hat man gar nicht mehr so ein Gefühl? Nee, wirklich nicht. Aber wie gesagt, die Frage, also er hatte gesagt, der Gründer von Sundair, Markus Ossello heißt er, er wurde gefragt und er meinte, wir werden jetzt nicht gleich unsere Fluglinie umbenennen, aber er hat Pläne und wir lassen uns überraschen. Tja, was bleibt uns weiter übrig? Richtig, so ist es. Air Berlin. Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal uns eine kleine Pause verdient. Ja. Stefan kann ein Schlückchen Wasser nehmen, um sich die Lippen zu benetzen. Genau. Und wir Marc sagen euch zwischen... Nein, Stefan, natürlich. Lass mich in Ruhe. Habt ihr heute noch nichts getan. Ihr da draußen erfahrt jetzt, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Ja. Und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, ihr Mäuse, wir sind wieder da im meisten Berlin-Podcast, Folge 119, 119. Ganz genau, und die Folge heißt Oktoberfest. Mit V, genau. Ja, gucken wir mal, ne, ob es dabei bleibt. Wir versuchen ja immer, ein Stichwort aus der Sendung spontan zu nehmen und daraus den Titel zu machen. Manchmal klappt es, manchmal auch nicht. Na, willst du machen. Mal kicken. Ja, wir sind wie gesagt wieder da, immer noch an der Spree hier an der Janowitzbrücke. Rolandufer. Am Rolandufer, genau. Darauf habe ich gewartet. Viel Wasser, gemütlicher Feierabend. So ein Mittwochfeierabend ist schon ganz nett, ne? Oh, ist auch nicht schlechter jetzt als ein Donnerstagsfeierabend. Und viel uncooler als ein Freitagfeierabend. So ist es auch. Oh Gott, also bevor wir damit weitermachen. Ja. Wir bringen für euch noch ein paar Film- und Serientipps. Endlich wieder. Ja, es ist Sommer, da kann man sich auch mal vor den Fernseher setzen. Genau. Stefan, möchtest du anfangen? Ich? Bitte. Oh, was habe ich denn? Oh, das kann dauern. Oh, doch, ich kann heute 2 Filme empfehlen. Bitte. Zum einen fangen wir an bei Netflix, Heart of Stone. Ah ja, was ist das? Herz auf Stein, aus Stein. Herz auf Stein. Herz auf Stein, genau. Das ist ein ganz brandaktueller Film. Jetzt erst im August erschienen. Bei Netflix. Ja, und war auch gleich Top One. Bei den Filmen. Mhm. Und das ist ein US-Action- und Agentenfilm. Also Action-Untergänden. Ja, da geht es richtig heiß her. Mir hat er sehr gut gefallen. Die Schauspieler kannte ich jetzt bis auf zwei nicht so wirklich. Also ich kann ja mal ein paar vorlesen, vielleicht sagen die euch was. Gal Gadot, Jamie Dornan und Sophie Okonedo. Und jetzt kommt Matthias Schweighöfer. Genau. Ich lese es hier gerade. Ja. Das ist eigentlich ein Grund, den Film nicht zu gucken. Schweighöfer ist der, also ist nicht der, der immer sagt, oh, ja, das ist der andere, sondern Schweighöfer ist der, der normal spielt. Naja, du, das habe ich vergessen. Das ist, der ist ja jetzt in die USA gegangen. Ich kannte die Story gar nicht, ne? Macht dort Filme. Und er synchronisiert sich da auch selber. Das ist auch witzig, ne? Aber macht natürlich Sinn. In der Tat. Ja, hat er die Originalstimme von Matthias Schweighöfer in der deutschen Fassung. Genau. Und die eine Schauspielerin ist wohl, wurde mir gesagt, Wonder Woman. Gal Gadot. Das ist die, ne? Genau, hatte ich ja vorhin. Unter anderem Wonder Woman. Ja, genau, ne? Und das Ganze, ja, also Agenten DC Universum. Genau, ich will nicht zu viel verraten. Doch, und auch ein nicht was. Zu viel vorlesen. Das gibt halt so eine Friedensorganisation, und die ist so aufgeteilt in verschiedene Truppen, und es ist wie so ein Kartenspiel, ne? Herz und so nennen die sich, und so kommunizieren die dann auch, und die infiltrieren eine MI6-Operation in den Alpen. Britischer Geheimdienst. Genau, dankeschön. entdecken illegales Glücksspiel im US-Militärkontext, und dadurch entstehen oder geraten die in gefährliche Situationen. Also es spielt zum Beispiel in Portugal, der Film, in den Alpen spielt er, und es sind schon coole Aufnahmen, coole Action, finde ich. Wobei man sagen muss, der Film hat an sich nicht so gut Bewertungen bekommen, und das verstehe ich nicht. Ich fand den ganz gut. Aber ich habe auch einen anderen Filmgeschmack wahrscheinlich. Man kann sich den auf jeden Fall angucken. Ein Action- und Agenten-Thriller? Ja. Wo es um eine Friedensorganisation geht. Genau, ne? Und spannend bis zum Schluss. Ja, gut gemacht, finde ich. Was heißt denn an der Stelle Friedensorganisation? Wie setzen die sich denn für Frieden ein? Wieso decken die Glücksspiel beim US-Militär auf? Wie kommt denn das? Ja, warum das hier Friedensorganisation heißt, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Weil die sind offensichtlich alles andere als friedlich, wenn es da um so viel Action gibt. Ja, na gut, die kämpfen halt, ne? Und, für den Frieden. Ja. Was auch interessant ist, Matthias Schweighöfer war gar nicht in den Hauptfiguren mit aufgelistet, aber ich finde, der spielt eine sehr zentrale Rolle, und deswegen hätte ich ihn auch quasi als eine Art Hauptrolle sozusagen ihn kategorisiert. Mhm. Aber ist anscheinend nicht so. Aber ja, guckt es euch an oder schaut euch zumindest den Trailer an, dann könnt ihr entscheiden, ob das cool ist. Stefan gibt einen Daumen nach oben. Ja, definitiv. Verzeihung. Nö. Dann konter ich jetzt mit einer Serie, die jetzt kommt Netflix eine Konterserie läuft. Für euch. Konterserie? The Blacklist. Das The Blacklist kommt mir bekannt ist, ein, vor. Ist ein alter Hut. Ja. Da ist nämlich jetzt gerade die 10. Staffel erschienen. Ach du Scheiße. Ich glaube, schon nach der 8. Staffel dachte ich, jetzt ist aber mal so langsam vorbei. Dann kam noch die 9. Nach der 9. dachte ich dann so, jetzt ist aber vorbei. Jetzt kommt die 10. Und jetzt kommt nochmal die 10. Und dann dachtest du, nach der 10. Jetzt ist aber vorbei. Die haben wir noch nicht fertig gebinged. Ah. Erzähl doch mal, was ist denn die Blacklist? Also ich kenne nur den Titel, ich kann mir darunter immer nichts vorstellen. Die Blacklist ist eine Liste. Darf man das überhaupt sagen? Blacklist. Ja, ist nicht wie Oktoberfest, das darf man ruhig mal sagen. Nein, aber es ist doch heutzutage Blacklist, Whitelist, ist doch so ein bisschen verrückt, verstehst du? Nein, verstehe ich nicht. Doch. Nein. Es gab doch mal Zeiten auch wie, kommen wir zum Programmierer-Kontext mit Master und Slave, Blacklist, Whitelist, weißt du, was ich meine? Ah, okay, verstehe, das ist politisch nicht mehr ist korrekt. Ist inkorrekt, ja. Okay, aber für eine Triggerwarnung ist zu spät, einfach weiterhören. Okay. Ja. Also, The Blacklist. Ja. Also, es gibt einen Verbrecher, einen Schwerverbrecher, der meistgesuchte Mann auf der Erde, der meistgesuchte Verbrecher. Mhm. Und der kommt quasi zum FBI und sagt, ja, pass auf, ich stelle mich, aber ich möchte, und so beginnt The Blacklist in der ersten Staffel, aber ich möchte nur von dieser einen Frau, von dieser einen Mitarbeiterin dort irgendwie interviewt und ausgefragt werden, etc. Möchte mit der zusammenarbeiten, etc. Und daraus entwickelt sich eine Zusammenarbeit zwischen dem FBI und diesem Schwerverbrecher. Mhm. Und dieser Schwerverbrecher bietet nämlich im Austausch für so eine Quasi-Immunität bietet er die Blacklist an. Und diese Blacklist ist eine Liste von anderen Schwerstverbrechern, die weltweit agieren, die er eben pflegt. Er hat, was weiß ich, 200-300 Einträge, sonst irgendwas. Und es sind Leute, hinter denen das FBI schon lange her ist, und sie sagen sich, naja, okay, wir treiben hier nicht den Teufel mit dem Beelzebub aus, sondern wir machen da ein Geschäft mit ihm. Er kann gegebenenfalls der einen oder anderen Sache irgendwie doch nachgehen, er muss auf jeden Fall nicht ins Gefängnis, aber dafür liefert er uns eben andere Schwerverbrecher, sehr, sehr viele. Ja. Und ja, das geht eben 10 Staffeln. Okay. Und jetzt in der 10. Staffel hat man wirklich so den Eindruck, als ob es so langsam zum Ende kommen würde. Obwohl, weil ich glaube, 8. und 9. Staffel, da ging es darum, dass der Raymond Reddington, dieser Superschwerverbrecher, der sich da am Anfang stellt, dass der zu sterben droht, ist irgendwie sterbenskrank. War das Thema der einen oder anderen Staffel. Aber das haben sie am Ende dann wieder hingedreht. Und jetzt ist er wieder quicklebendig. Und jetzt bei der 10. Staffel habe ich auch wieder das Gefühl, dass es das Letzte ist, weil jetzt haben sie so quasi das Rad wieder zurückgedreht. Weil er bekommt einen Gegenspieler, das ist auch ein Schwerverbrecher, und der stand auf der Blacklist, und mit der Hilfe von Raymond Reddington konnte das FBI diesen Schwerverbrecher eben fassen, und der ist jetzt aber wieder frei oder aus dem Gefängnis ausgebrochen, keine Ahnung, und der möchte sich eben an Reddington rächen. Oh, okay. Und dafür befreit er aus dem Gefängnis andere Schwerverbrecher, die Reddington quasi dorthin gebracht hat, und baut sich dadurch so eine kleine Privatarmee auf und versucht, den dann eben zu stürzen. Und da denkt man sich so, ja, ist ja wunderbar, die müssen gar keine neuen Leute, keine neuen Verbrecher einführen in die Serie, weil sie müssen ja nur auf die Alten zurückgreifen. Ja. Die vor, was weiß ich. Die stehen dann wieder auf, sind wieder da. Ja, ganz genau. Ach so. Das ist ein interessanter Kniff. Es ist recht spannend. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Kann's nur empfehlen. Wieso hast du die 10 Staffeln die 9 Staffeln durchgehalten? Weil es einfach gut gemacht ist, oder? Schon. Ja. Allerdings ist so ein bisschen wie bei The Walking Dead. Da gab es so ein, zwei Staffeln, wo ich so dachte, jetzt ist so die Luft raus. Und dann haben sie aber noch mal einen draufgelegt und sind so wahnsinnig gut geworden. Mhm. Also wirklich so erst so ab der 5. 6. Staffel. Weil ich die Autoren gewechselt habe. Ja, möglich. Möglich, keine Ahnung. Ja, man sagt ja, also bei Filmen sagt man ja, okay, die zweiten, dritten, vierten Teile sind immer ein bisschen schlimmer, immer ein bisschen. Aber ab dem 5. geht es dann wieder. Naja, ja, so wie bei Rambo. Ja, gut, okay. Oder Fast and Furious, keine Ahnung. also 10 Staffeln, wie viele Folgen gibt es pro Staffel? 22. Ach du Scheiße. Das ist für heutige Verhältnisse extrem viel. Je. Also, wenn heute eine neue Fernsehserie produziert wird, dann sind es immer so um die 10 Folgen pro Staffel. Und eine Stunde eine Folge, oder? Ja. Also, das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde mit der Serie, sind wir dann zu Weihnachten fertig. Aber wir hätten eine Menge, worüber wir reden müssen. Ja, genau. Gut. Aber du hast mir jetzt ja schon den Inhalt wiedergegeben, also gucke ich das mir das war natürlich noch. Nur die Spitze des Eisbären. Wir spoilern ja, wir wollen ja nicht spoilern. Ne? Aber sehr interessanter Tipp und wirklich auch sehr zeitlos, ne? Weil das ja schon die 10. Staffel ist. Ja. Gibt's ja jetzt, schon eine Weile. Jetzt ist Stefan wieder da. Ich schon wieder. Ja, jetzt kommt hier was für die Family, was Süßes. Also ihr kennt ja noch alle die Sega-Spiele. Und da gibt es ja diese kleine Figur, der Sonic. Das ist ja ein kleiner Stacheligel. Ne? Stacheligel? Ja, ein Stacheligel, ein Igel. Ein Igel. Ein Stacheligel. Sonic the Hedgehog. Ja, das Sonic heißt der Igel. Stacheligel. Warum Stacheligel? Warum nicht einfach Igel? Kann man auch sagen, ja. Ja, weil ein Igel Stachel hat, verstehst du? Aha. Das ist so wie ein Schwanzhund. Ja, genau. Weil ein Hund eben Schwanz hat. Richtig. Alles klar. Genau. Und eigentlich dachte ich, ach nee, mit so einem Viechern, in Anführungszeichen, habe ich eigentlich nichts am Hut. Und dann waren wir beim Kumpel zu Hause und haben gedacht, naja, was gucken wir denn jetzt? Und da meinte die Frau so, ach, lass uns doch Sonic gucken, der war doch so süß. Na gut, gesagt, getan, haben wir den geguckt. Und ehrlich gesagt, habe ich mich gefreut. Es war ein sehr schöner Film. Warum? Mit sehr lustigen Szenen. Naja, letztendlich, die Story ist ja, der Sonic ist ja so ein blauer, schnellrennender Igel. Das schnellrennender ist ja Igel, okay. Seine genau. Superfähigkeit, er rennt schnell. Mit Überschallgeschwindigkeit. Rennt er, ne? Okay. Und der Film ist halt, ich weiß gar nicht, wie man das nennt in der Filmbranche. Jetzt kommt hier Musik, ein Holzschiff, ein Holzdampfer. das Hauptstadtfloß macht seine Aufwartung. Ach, das ist es wieder, ja, das Hauptstadtfloß, genau. Und es sind ein paar Leute an Bord, die vielleicht schon das ein oder andere Kaltgetränk zu sich genommen haben. Ich glaube, da ist Alkohol im Spiel. Machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt eine gewagte Theorie. Heißt das nicht Theorie? Ja. Aber lassen wir das. Genau. Zurück zu Sonic the Hedgehog. Genau. Wir wollten nur die Musik kurz ausklingen lassen. Müssen wir jetzt GEMA-Gebühren bezahlen, ne? Ist egal, macht René. Genau. Zurück zu Sonic. Also, kleiner blauer Stacheligel, Überschallgeschwindigkeit rennt der. Und genau, ich wollte gerade sagen, diese Filmkategorisierung, das ist halt Realfilm mit Trickfigur. Genau, ne? Da gibt es, glaube ich, auch einen Fachbegriff für, habe ich jetzt gerade im Kopf. So, und der kommt aus einer anderen Welt ursprünglich und flüchtet auf die Erde. Und dort sehnt er sich nach einem Freund. Er möchte einen Freund haben, ist ganz alleine und so weiter. Ne? Und dann passiert es, er löst versehentlich eine Energieanomalie aus. Das heißt, alles ist dunkel plötzlich und dann wird er gejagt. Und genau, er gerät ins Visier des Militärs dadurch, ne? Und des verrückten Wissenschaftlers, der heißt Dr. Robotnik. So. Und er lernt dann einen Polizisten kennen aus der Kleinstadt und er begibt sich mit Sonic auf eine Reise nach San Francisco, um diese Portalringe zurückzukommen, weil die hat er verloren. Die Portalringe kennen wir aus den Computerspielen. Das sind halt immer so, wenn man so Aufgaben hat, wo man dann durchspringen muss und dann landet man in einer anderen Welt und so weiter. Aha. Das sind diese Portalringe, die gibt es auch in dem Film. Genau. Und es entstehen verschiedene Abenteuer, ne? Und die kommen sich immer näher, entwickeln eine Freundschaft und ist total cool und bekämpfen dann zusammen diesen Dr. Robotnik. So. Wie es ausgeht, müsst ihr euch angucken. Mittlerweile gibt es auch einen zweiten Teil, den schaue ich beim nächsten Mal, wenn ich bei meinem Kumpel bin, haben wir schon gesagt. Okay. Sonic the Hedgehog, sehr zu empfehlen. Süßer, kleiner Familienfilm mit vielen Gags zum Lachen. Okay. Wolltest du ja mal reinziehen. Na, ist gut. Dann kommt von mir, ich war neulich im Kino. Du auch? Ja. Weißt du, hatte ich das letzte Mal schon erzählt? Nee, ne? War das im Kino warst? Ja. Ich glaub, ja. Nicht on air. Bist du sicher? Ziemlich. Ich kann mich, weiß jetzt gar nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht. Aber ist egal, erzähl du erstmal. Ich habe Indiana Jones mir angeguckt, den fünften Teil. Ah, okay. Das Rad des Schicksals. Der hat im Vorfeld nicht so tolle Bewertungen gekriegt. Ich habe dann den Podcast Sträter Bender Streberg gehört, den ich wärmstens empfehlen kann. Mhm. Mit Hennes Bender, Gary Streberg und Thorsten Sträter. Okay. Seines Zeichens der Comedian. Ja. Kennt der eine oder andere vielleicht aus Film, Funk und Fernsehen. Mhm. Und die drei reden seit Jahren über Videospiele, Filme und Serien im Fernsehen. Okay. Und die hatten unter anderem, wie gesagt, auch über Indiana Jones geredet. Und fanden das irgendwie nicht so toll. Und ich habe noch ein paar Rezensionen gelesen, die waren auch nicht so toll. Da hieß es dann immer, naja, also Harrison Ford, der ist schon ein bisschen überfällig. Klar, dass sie ihn in vielen Szenen irgendwie künstlich verjüngt haben. Ja. Das kann man so nicht sagen. Sondern sie haben ihn künstlich verjüngt, einfach weil einige Sachen ein paar Jahre zuvor spielen. Mhm. Und da sollte er ein bisschen jünger aussehen. Und das, in den meisten Fällen ist das auch gut gelungen. Okay. Ich kann das beurteilen, ich hab da ein Auge für. Ja. Also ich fand das schon mal ganz gut gemacht. Und genau, einer der Kritikpunkte war, naja, der Harrison Ford, der spielt da irgendwie mehr so eine Nebenrolle. Da ist irgendwie so eine Nichte von ihm, die Helena, die da auftritt. Und die macht eigentlich die ganze Action und ist eigentlich da der Hauptprotagonist. Ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Ja. Auch nicht, dass konnte auch nicht nachvollziehen, dass Indiana Jones quasi so als abgehalfterter, alkoholsüchtiger Professor da gezeigt wird, der jetzt gerade emeritiert wird. Also er hat im Film da seinen letzten Tag als Lehrer am College, mhm, und soll dann auf Rente geschickt werden. Aber mir hat das gefallen. Ich war mit meinem Elite-Kumpel aus Zossen, mit dem lieben Micha, war ich da im Kino und wir fanden den beide klasse. Direkter Vergleich mit dem vierten Teil von Indiana Jones, der da vorlief, nämlich das Königreich des Kristallschädels. Ja. Im direkten Vergleich finde ich den letzten Teil deutlich besser. Okay. Ja. Am Ende gibt es noch so ein bisschen Fanservice, das heißt, irgendwie seine Frau hat sich da quasi von ihm getrennt, aber die taucht dann am Ende des Films wieder auf und dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das wurde so ein bisschen als Fanservice irgendwie abgestempelt. Ja. Ich fand es rundum süß und gelungen. Toll. Ja, cool. Kann ich empfehlen. Ja. Da lohnt es sich mal für ins Kino zu gehen. Und ich habe mich wieder erinnert, ich habe es erzählt, weil wir haben ja in den letzten Folgen mehrfach über den Barbie-Film gesprochen. Genau. Und da hatte ich erzählt, dass ich im Kino war, aber nicht im Barbie-Film geguckt habe. Vielleicht kriege ich das demnächst wirklich mal hin. Na? Ja, probier's. Also, wie gesagt, auch in der Vorschau im Kino habe ich viele Filme gesehen, wo ich sage, wow, auf die freue ich mich, kann man mal gucken. Na? Ja. Kino. Ansonsten noch ein Serientipp, habe ich selber noch nicht reingeguckt, aber an dem heutigen Tag, wo wir aufnehmen, da erscheint eine neue Star Wars Serie, wer sich für Star Wars interessiert, und zwar natürlich bei Disney Plus. Ja. Und zwar Ahsoka Tano. Für alle, die darauf gewartet haben. Ja. Ja, genau. Ab heute Ahsoka Tano kann man wieder glotzen. Und bei Amazon Prime, habe ich gesehen, läuft jetzt der neueste Batman-Film. Der heißt The Batman. Okay, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich mit angefangen, aber nach 5 Minuten war ich dann zu müde und musste dann nicht ausmachen. Ja, das ist dann schwierig, ja, dann bringt es auch nichts. Und ich habe noch einen anderen Film, den ich gerade angefangen habe, und zwar Rambo, Last Blood. Okay. Der 5. und letzte Rambo-Film. Das klingt gut. Naja, das, also ehrlich gesagt, da habe ich jetzt irgendwie bald eine halbe Stunde reingeguckt und da ist noch irgendwie gar nichts passiert. Ein bisschen Charaktere entwickelt, okay. Aber kann mir noch nicht vorstellen, wie es da weitergeht. Egal, auf jeden Fall ist wieder einiges in der Mache. Wir halten euch, liebe Leute da draußen, auf dem Laufenden. Und wenn ihr wollt, ihr könnt uns auch gerne Filmtipps schicken, die wir hier vorstellen sollen, falls wir irgendwas verpasst haben. Soll ja vorkommen. Ja, kann vorkommen. Obwohl, ich hänge so viel vor dem Bildschirm. Ich glaube nicht, dass ich das verpasse. Das ist schon Quadrataugen, ey. Ja. Ne? So ist es. Viereckige Öglein. Genau, das kennt man heute gar nicht mehr, glaube ich, den Spruch, oder? Nee, klingt aber trotzdem immer noch lustig. Lustig? Gutes Stichwort. Lustig, ja. Lass uns ein bisschen Witzbattle spielen. Genau. Dann muss ich heute ausnahmsweise mal zu meinem Handy greifen, weil das habe ich nicht mehr ausgedruckt. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe heute keine richtigen Witze, sondern... Ach, herrje, mir schwant Übles. Na, ich habe... Keine Sorge, liebe Leute, dafür habe ich ein paar echte Witze. Ja, das ist auch gut. Mit Schmunzelgarantie. Mit Scharmunzelgarantie. Sind die auch da? Ja, ich habe heute Flachwitze. Kurz und knackig. Aber ich würde sagen, wir starten einfach durch. Wir könnten ja die 2 Mädels, die jetzt neben uns sitzen, auch nach dem Witz fahren. Aber du traust dich ja eh nicht, deswegen machen wir das nicht. Genau. Und du fängst und einfach an. Und da kommen wir nämlich gleich zu meinem ersten Witz. Ja. Der lautet nämlich, ich verstecke mich immer vor den Frauen. Hm. Warum das denn? Na, gute Männer sind doch schwer zu finden. Ach so, verstehe. Sehr gut. Wunderbar, das war ihr Stichwort. Und die Mädels sind auch gestanden. Genau, du hast sie verjagt, das ist nicht nett. Ja, es gibt so Sachen, die kann ich gut. Ja, dann pass auf. Ja. Ob ich Chemiewitze lustig finde? Na klar. Ah, na klar. Das chemische Element. Ja. Verstehe. Geht in Ordnung. Sag mal, wurdest du eigentlich auf einer Landstraße gezeugt? Nee, wieso? Na, laut Statistik gibt es doch dort die meisten Verkehrsunfälle. Oh. Das ist mein Niveau. Das ist dein Niveau, ja. Es sinkt für sie. Marks Niveau. Was hat 4 Beine und kann fliegen? Na, 2 Vögel. Ne? Ja, das war schon besser. So, wie wär's mit dem? Naja, nehmen wir den. Ein Vater zu seinem Sohn. Zu viel unterdrückte Wut, mein Sohn, kann blind machen. Hallo Papa, hier bin ich. Ja, genau. Blöd, was? Ja. Was ist die Mehrzahl von Rettich? Meerrettich? Vermutlich. Ja. Das war schon der 3., oder? Das war schon der 3. Ach du, hier ist es schnell. Ja gut, René ist nicht da, ne? Der erzählt immer so lange Witze. Ja, ich habe auch noch 2 lange. Ja, aber komm, dann machen wir einen Bonuswitz jetzt hier. Okay. Dich. Ein Mann sitzt auf einer, oh, der ist fies. Oh. Ein Mann sitzt auf einer Parkbank auf einem, bei einem Spielplatz. Oh. Da kommt eine Mutter, setzt sich neben ihn und fragt: Nun, welches Kind ist denn Ihres? Ich habe mich noch nicht entschieden. Oh, den müssen wir rauspiepen, glaube ich. Eieieiei. Da sind wir uns einig. Ja, definitiv. Mach mal schnell noch was anderes. Ach, kann man ruhig drin lassen. Ist ein Witz. Egal, wie gut du schläfst, Albert schläft wie ein Stein. Aha. Na? Okay, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit. Egal, wie voll du bist, Rudi ist Völler. Ja, den gibt's auch. Da gibt's verschiedene. Okay, okay. Also ich habe noch einen etwas längeren und einen etwas noch längeren. Okay. Der ist doof. Na, der geht einigermaßen. Den muss ich direkt so vorlesen. Das kriege ich mit eigenen Worten nicht hin. Okay, dann bitte. Ali ist krank. Ruft daher morgens seinen Chef an und sagt: Chefe, Ali nix könne kommen heute arbeiten. Ali, alles tut weh. Kopf tut Ali weh, Hals tut weh, Beine tut weh. Ich nix komme heute, Chefe. Chef meint: Tja, Ali, das ist natürlich blöd. Gerade heute brauche ich dich eigentlich ganz dringend. Weißt du, was ich immer mache, wenn ich krank bin? Ich gehe zu meiner Frau, die besorgt es mir dann und schon geht es mir wieder gut. Versuch das mal. Darauf Ali: Gut, Chefe, ich versuche das. Ich will wieder anrufen. 2 Stunden später ruft Ali an. Okay. Du, Chefe, hast mir gegeben, guter Tipp, ich wieder ganz gesund. Nix Kopfweh, nix Halbweh. Ich werde gleich rüberkommen. Übrigens, Chefe, du hast eine schöne Wohnung. Oh. Ah ja. Meine Frau, hat er gesagt. Ja. Okay. Na gut, dann habe ich noch einen allerletzten. Ja. Der ist ganz einfach. Wie nennt man einen hysterischen Delfin? Natürlich einen Ausflipper. Oh Gott. Niveau. Du wolltest es so. Ja, ja, ja. Du hast es so gewollt. Mark. Okay, dann habe ich ausnahmsweise mal das letzte Wort. Textilfreier Badetag im Hallenbad. Okay. Ich wiederhole, textilfrei Badetag im Hallenbad. Ja. 2 Frauen kommen, beschweren sich beim Bademeister, dass sie soeben im Wasser unsittlich berührt wurden. Mhm. Aber sowas von unsittlich. In diesem Moment taucht ein Mann mit Glatze aus dem Wasser auf und sagt: Herr Bademeister, bitte helfen Sie mir, ich bin ohne Brille fast blind. Ich habe mein Toupet verloren, 2-mal hätte ich es fast gehabt. Ich habe gerade einen Schluck getrunken, musste mich gerade zusammenreißen. Ja, Marc, das war ein guter Witz zum Schluss, fand ich. Ja, der hat es nochmal rausgerissen. Genau. Oh mein Gott, der war gut. Ja, was soll ich sagen? Hat Spaß gemacht, das war's von uns. Naja, wir haben ja noch eine Weisheit. Hast du noch eine? Die hatte ich ja schon notiert. Ah, schön. Im Prinzip unser Motto, ne? Also, man kann sagen, es gibt eigentlich nur ein Gas. Das nennt sich Vollgas. So ist das. Das war die Weisheit des Tages. Und an dieser Stelle grüßen wir René nochmal, der wahrscheinlich schon sein Essen aufgefuttert hat. Er hat uns gerade noch per WhatsApp ein Foto von seinem Dinner geschickt. Was gibt es denn? Was speist denn der feine Herr? Was speist er? Du kannst ja nochmal gucken. Ich dachte, du sagst es mir. Take a look. Na, ich habe jetzt nicht so ins Detail geguckt, was andere essen. Bitteschön. Na, natürlich, bei ihm ist es Pommes und Burger, natürlich. Oh, yes. Na? Aber sowas von. Riesen-Pommes und Riesenburger. Leute, gibet. Ja. Da fährt man an die Ostsee, um Burger zu essen. Genau. Hurra. Teurer Urlaub. Nein, lasst es dir schmecken, lasst es euch schmecken. Viel Spaß noch im Urlaub und wir freuen uns auf die nächste Folge wieder mit René. Aber vermutlich dann ohne mir. Was macht ihr? Was tut ihr mir nur an? Das ist unglaublich. Tja. Irgendwas musst du ausgefressen haben. Irgendwas ist ja immer. Genau. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüssi. Eine gute Zeit. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. So, ich würde sagen, wir werden das Wichtigste zuerst erledigen. Den Chef an. Wir rufen jetzt René an und stellen ihn auf Lautsprecher. Dann wird das hier von dem Mikro nämlich schon aufgenommen. Ja. Die Aufnahme läuft ja längst. Hochgelegt. Abgesetzt. Und gleich nochmal. Der liegt bestimmt gerade nackig am Strand. So, jetzt ruft er an. So, hat er rot und grün jetzt verwechselt. Der Lautsprecher an. Hallo? Hallo. Ich wollte live in der Sendung Hallo sagen. Dann sag doch irgendwas Schönes. Gut, dann sage ich, es war dicke, fette Grüße von der Nordsee. wenn du jetzt eine Interviewsituation machst, dann musst du, und deswegen ist ein Gespräch halt einfacher, musst du sagen, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, genau. Aus Zeitgründen, aus Termingründen haben wir das vor der Sendung aufgezeichnet. Genau, direkt vor der Sendung. Ich wollte unbedingt nur wenigstens kurz mit dabei sein. Na ja, klar. Ich werde der ganzen Sendung da sein kann. Ein Krankenwagen, zwei Krankenwagen. Überall, wo wir aufnehmen, ist immer irgendwas. Ja, jetzt kommt er nicht durch, weil die keine Rettungsgasse bilden. Da sind wir fast im Wasser und vor allen Dingen voll in der Sonne. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es hier dann doch ein bisschen nicht so gut für deinen Kopf, ja. Was sagt derjenige mit der fleischfarbenen Badekappe. So ist es, ne? Also eigentlich ist, eigentlich ist genau das Wort. In der Regel, prinzipiell. Genau. Das sind alles so die Wörter, die sagen, eigentlich funktioniert die Scheiße überhaupt nicht. Meine so, Tickets soll. Funktionieren auch prinzipiell. Oh Mann. Alles Klerus. Gut. Sind Sie bereit? Natürlich. Haben wir den Titel schon? Nein. 119, ne? Ist richtig. Ist ja Wahnsinn, ey. 119. Also, so ein spontaner Titel wäre gewesen, endlich Spray. Endlich feucht. Naja, gut, das wäre nicht für unseren Podcast. Ne? Ja, schon sehr fortgeschritten, oder? Was eine rauchen? Was? Naja, mach doch. Ja. Dann lösch es, mach ein neues. Nö, ich finde es gut. Ich mache auch gern ein Foto von dir. Von mir? Ja, sicher. Willst du nur für deine Sammlung haben? Das geht bei Apple auch alles. Genau, habe ich noch auch einen Kollegen gesagt, ja, das geht seit Apple schon seit 10 Jahren. Ja, siehst du, ein paar Themen fallen einem dann doch spontan ein, ne? Wenn man sich so unterhält. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also, genau. Man muss ja nicht hier immer nur danach. Macht die Sache auch lebendiger. Genau. Als ich mir das auf der Karte angeguckt habe, sah das noch viel lauschiger aus. Hm. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen grüner und ein bisschen abgeschiedener. Ja. Vielleicht lässt man das doch mittendrin. Aber ist, glaube ich, schon ganz nett. Also hier kann man schön mal zum Feierabend sitzen. Ne? Was war das hier mit keine Perseiden? Perseiden. Perseiden. Perseiden steht hier, steht nicht Perseiden, da muss ein Strich hin. Lesen kann er auch nicht. Perseiden. Perseiden, ich weiß. Das war schon wieder. Willkommen zum kulturellsten Podcast ever. Vor allen Dingen jetzt im September, wo viele Oktoberfeste gefeiert werden. Auch auf Mallorca in der Magenta Bar. Passt schon, passt schon. Passt schon. Ja. Nee, war gut. Jo, Feierabend.